Ich find dich eher so, geht so, ich find dich scheiße. Laber mit dem anderen, ey, du hast wohl ne Meise. Ich hab ne Antwort, weißt du, nein, kein Bock und Veto. Ich finde dich nicht cool, ich find dich eher so, geht so. Ich find dich eher so, geht so, ich find dich scheiße. Laber mit dem anderen, ey, du hast wohl ne Meise. Ich hab ne Antwort, weißt du, nein, kein Bock und Veto. Ich finde dich nicht cool, ich find dich eher so, geht so. Du fühlst dich ganz schön geil, was du nicht alles kannst. Und weil du wie ein Macho tanzt, ja geil, für mich bist du das Gegenteil. Ich bin ja so beeindruckt, wenn ein Nacker so viel Wein schluckt, dass er penetrant auf meine Brüste wie ein Schwein guckt. Alter, Finger weg und Augen geradeaus und weggetreten. Du bist nicht geil, ich lach dich aus wie all die straighten Heden. Männergruppen, die die Nacht so ausspuckt aus den Altstadtfäden. Prall woanders, prall zu Haus vor deinen Rautapeten. Du machst richtig einen drauf, denn heute hast du frei. Und deswegen hast du deine Leute auch dabei. Und die glotzen alle schon, ich weiß, du willst dich profilieren und machst lauter dumme Witze, um den Ruf nicht zu verlieren. Dazu machst du noch ein Bier auf, dann fühlst du dich wieder geil. Hau ab, ich wünsch mir ein FLTI-Abteil. Du hast Charme wie Lord Raider, Empathie wie R2-D2. Ich finde dich nicht cool, ich find dich eher so, geht so. Ich find dich eher so, geht so, ich find dich scheiße. Laber mit dem anderen, ey, du hast wohl ne Meise. Ich hab ne Antwort, weißt du, nein, kein Bock und Veto. Ich finde dich nicht cool, ich find dich eher so, geht so. Ich find dich eher so, geht so, ich find dich scheiße. Laber mit dem anderen, ey, du hast wohl ne Meise. Ich hab ne Antwort, weißt du, nein, kein Bock und Veto. Ich finde dich nicht cool, ich find dich eher so, geht so. Endlich aus der Bahn raus und mal rein ins linke Zentrum. Eintritt gegen Spende, cool, denn ich dreh jeden Cent und will nicht denken an die Fahrt und an die Macker aus der Bahn. Hoffe, dass ich hier einen netten Abend haben kann. Na, wie geht's dir? Cool, mir auch, hab ich doch schon mal hier gesehen. Er setzt sich auch gleich neben mich und sagt, er findet mich schön. Ja, er wär ja eigentlich hetero, das macht ihn sonst nicht heiß. Ey, hat der was nicht geblickt oder was labert der für'n Scheiß? Womit rantagt er denn weiter? Das verunsichert ihn schon. Er wurde sogar mal angeflirtet von einer Transperson. Da wusste er ihr Geschlecht nicht, da wär er gleich geflohen. Irritation, ich möchte weg aus der Situation. Sonst hätte er wohl mit Trans und Homos wirklich kein Problem. Ist ja schön, sag ich doch, ich muss mal langsam weitergehen. Kann noch sehen, wie er sich als anarchistisch tolerant prahlt und mit seinem Edding einen Penis an die Wand malt. Dazu spielt sein Handy lautstark KIZ. Ich hätte gern anders reagiert, denn zu oft war ich nett. Nächstes Mal, wenn der so kommt und sagt, wie geht's, wie steht's so, sag ich, du bist nicht cool, nee, ich find dich eher so, geht's so. Ich find dich eher so, geht's so, ich find dich scheiße. Laber mit dem anderen, ey, du hast wohl ne Meise. Ich hab ne Antwort, weißt du, nein, kein Bock und Veto. Ich finde dich nicht cool, ich find dich eher so, geht's so. Ich find dich eher so, geht's so, ich find dich scheiße. Laber mit dem anderen, ey, du hast wohl ne Meise. Ich hab ne Antwort, weißt du, nein, kein Bock und Veto. Ich finde dich nicht cool, ich find dich eher so, geht's so.